50 languages. 65. 65. Verneinung 2. Verneinung 2. Ist der Ring teuer? Ist der Ring teuer? Nein, er kostet nur 100 Euro. Nein, er kostet nur 100 Euro. Aber ich habe nur 50. Aber ich habe nur 50. Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Aber gleich bin ich fertig. Aber gleich bin ich fertig. Möchtest du noch Suppe? Möchtest du noch Suppe? Nein, ich will keine mehr. Nein, ich will keine mehr. Aber noch ein Eis. Aber noch ein Eis. Wohnst du schon lange hier? Wohnst du schon lange hier? Nein, erst einen Monat. Nein, erst einen Monat. Aber ich kenne schon viele Leute. Aber ich kenne schon viele Leute. Fährst du morgen nach Hause? Fährst du morgen nach Hause? Nein, erst am Wochenende. Nein, erst am Wochenende. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Ist deine Tochter schon erwachsen? Ist deine Tochter schon erwachsen? Nein, sie ist erst 17. Nein, sie ist erst 17. Aber sie hat schon einen Freund. Aber sie hat schon einen Freund.